Ein Klick auf Recording. Mhm. Und die Sache läuft. Horch 18. Hallo Elisabeth. Hallo lieber Lothar. Neues aus der Blockflötenfamilie, wenn wir das heute machen, ist das sowas aus dem Zentrum von dir? Also großes Kapitel, große Sache? Das Blockflötenthema, also das Instrument Blockflöte oder das Instrumentarium Blockflöten, das sind ja schon zwei unterschiedliche Termini und wenn ich sage, ich spiele Blockflöte, dann beziehe ich mich ja auf ein Instrument, ja, also auf, genau, eben sage und schreibe ein Instrument, aber in unserem Falle als Blockflötistin bediene ich ja, ich sage jetzt mal vielleicht durchschnittlich so in einem gängigen Monat, vielleicht nicht Woche, aber Monat, schon sicher zwischen 5 und 10 Instrumententypen, nicht nur, aber auch aus der Größe, also aus der Familie, aus der Tonlage, auch verschiedenste Größen und Längen. Also ich benutze nicht nur immer ein Instrument. Das fängt man vielleicht an, wenn man Blockflöte lernt oder erlernen möchte, dass man sich mal auf einen Instrumententyp und auf eine Tonlage spezialisiert, um eben mal die rudimentären Ansätze zu begreifen und auch spielen zu lernen. Aber diese Vielfalt an Instrumenten, an Angeboten, die mir diese Familie eben macht, die nutze ich schon möglichst in seiner Bandbreite aus. Wir waren ja heuer in Kanada in den Ferien und haben auf einer Farm gearbeitet und da war eine Familie an Geräten, die wir bedienen gelernt haben, nämlich einen Traktor, einen ATV, also so All-Terrain-Vehicle, dann Rasenmäher in 4 Kategorien und das kommt mir dann doch ein bisschen so vor, wie die Blockflötenfamilie, weil manche Rasenmäher, die waren dann auch ganz anders zu steuern, nicht mit einem Lenkrad oder Schieben, sondern mit 2 großen Hebeln, die man vor- und zurückzieht und mit einer ganz eigenen Logik und so. Ist mir das aber vorkommen, wenn du jetzt eben beschreibst, die Familie besteht eben aus mehr Geräten. Genau, wobei es natürlich jetzt schon, vielleicht der Unterschied ist gut, alle Geräte vielleicht, die du da bedient hast, die fahren irgendwie, also sind vielleicht irgendwie sozusagen legen Strecken zurück, ja. Haben vielleicht Räder oder so, vielleicht diese gemeinsam tun etwas, genau. Mit Kraftstoff. Genau, unterstützen. Eine Tätigkeit, die sonst der Mensch vielleicht mit Höchstanstrengung vollbringen müsste. Genau, ja. Ich habe sozusagen in der Blockflötenfamilie ausschließlich Instrumente, die alle rudimentär nach dem gleichen Tonerzeugungsprinzip funktionieren. Also wir haben Aerophone. Luft auf eine Kante blasen. Genau, wir haben Aerophone, also mal grundsätzlich Luftinstrumente, sind Blasinstrumente und eben Blockflöten, also Längsflöten, keine Quer, sondern Längsflöten, deren Tonerzeugung dadurch entsteht, dass durch einen Windkanal, also eine schmale Spalte im Blockflötenkopf, der Luftstrom auf eine Kante, auf eine Schneidekante trifft, sich dadurch spaltet und so eine Luftschwingung entsteht, die dann in der Flöte, im Rohr, also im Unter- und Mittelstück, sich dann zu einer stehenden Welle ausbreitet, die man dann aufgrund der verschiedenen Löcher und Fingerauf- und Abbewegungen, also Löcher zu- und aufmacht und dadurch die Luftsäule verändert. Und das ist schön erzählt, aber für mich im Detail noch unverständlich, weil wenn du sagst, dadurch eine Luftschwingung entsteht, also allein, dass man Luft auf eine Kante bläst, die sich teilt und dann ein Teil nach draußen quasi verloren geht und der andere Teil dann nach drinnen mit stehenden Wellen arbeitet, die je nachdem, wie man die Löcher zuhält, sich ausformen oder nicht, ist eigentlich physikalisch spektakulär kompliziert. Also ich meine, das ist, kann nur evolutionär entstanden sein, dass jemand mit einem Messer einen Tag oder 100 Tage Zeit hatte bei seiner Schafweide und ein Weidenpfeiferl geschnitzt hat und draufgekommen ist, wenn er da drauf bläst, dass ein Ton sich ergibt. Ja, vielleicht ist in dieser Evolutionsgeschichte der Flöten. Die hat ja nicht einer erfunden, oder? Nein, also es gibt ursteinzeitliche Funde, Knochenflöten auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel, die eben auch Flöteninstrumente, oder die haben da ein Flöteninstrument gefunden, das eben aus einem Mittel- oder Ober- nicht arm, Gänseknochen bestand, innen sozusagen hohl, Löcher reingebohrt und oben eben ein Ansatzmundstück rudimentärster Art. Und das ist vielleicht genau der Unterschied. Wenn ich jetzt eine Flöte benutze, es gibt ja andere Längsflöten auch im arabischen Raum, die Ney oder auch die Kavala in Bulgarien, die keinen Block Ansatz haben. Also sprich, man die Tonerzeugung nur mit Lippenstellung und mit Blasintensität oder eben auch Blasdruck entstehen lässt. Die Querflöte gehört ja auch dazu, oder? Die gehört da auch dazu, wobei die eben dann eine Weiterentwicklung ist mit den verschiedenen Klappen auch. Aber die Tonerzeugung wird auch angesteuert durch Lippenspannung und durch Mundstellung. Und eben Luftdruck und Luftgeschwindigkeit, Luftmenge, diese Parameter. Bei der Blockflöte habe ich jetzt mehr oder weniger eine Art Hilfskonstruktion, dass ich sozusagen, dass der Luftstrom durch diesen Windkanal schon mal gebündelt wird. Ja, also der kann nach außen nicht ausweichen, also der kann nicht ausbrechen sozusagen. Der wird automatisch zwangsläufig gezwungen durch diesen Windkanal, der eben an der Schneidekante endet, dass er da auf diese Kante trifft. Das ist ja wie bei einer Rakete, so eine Rettungskapsel kann da abgespalten werden, da funktioniert alles. Also wenn du den oberen Teil abnimmst, dann kannst du damit Flöten spielen, halt nur einen Ton. Also wenn ich jetzt sozusagen, ich habe jetzt hier eine Altblockflöte mit Kopf, Mittel- und Fußstück, und wenn ich da jetzt ohne einen Finger zuzuhalten, also einfach mal in diese in diesen Windkanal oben reinblase, da ist ein Ansatz, der ist schnabelähnlich, deshalb heißt die Blockflöte auch gerne Schnabelflöte, ja. Und wenn ich jetzt meine Lippenformung auf ein O zuspitze und sozusagen die Verlängerung dieser Schnabelflöte dann an meine Lippe ansetze und mal sanft reinblase. Dann nimmt mir jetzt die Konstruktion der Blockflöte diesen Ansatz an, dass ich noch mehr Lippenspannung, noch mehr Luftsteuerung brauche. Also ich habe eine Unterstützung, eine technische Unterstützung durch die Blockflöte. Ja, ja. Aha. Wenn ich jetzt das Gleiche probiere, ich habe jetzt den Kopf abgenommen und jetzt habe ich nur das Unterstück, also dieses Fußstück, das Mittelstück mit den Löchern, also eigentlich nur ein Rohr mit Löchern. Ja? Du wirst keinen Ton herausbringen. Wenn ich den gleichen Ansatz probiere, also eine O-förmige Lippenstellung und ungefähr die gleiche Luftspannung und Luftmenge in die Flöte reinblase. Ja, ist eigentlich ein geführtes Luftgeräusch. Und das war in meiner Herkunft ist das ein Scheitern, man hat keinen Ton zustande gebracht, aber bei dir ist das überhaupt kein Problem, du baust das auch ein, solche Geräusche. Natürlich, also ein geführter natürlich, ein geführtes Luftgeräusch, ein geführter Luftstrom. Ist ja etwas ganz Wunderbares, die differenziert zu hörendes Geräusch beziehungsweise musikalischer Inhalt, wenn man ihn in Kontext stellt. Und ein Anfang und ein Ende vorhanden ist. Genau, also du lernst wirklich enorm viel zu kompositorischen Techniken und auch Ansätzen, wo Kunst und Zufall unterschieden werden kann. Wenn ich jetzt diese Längsflöten, diese Bambusflöten verwenden würde, die habe ich jetzt im anderen Zimmer, könnte ich aber kurz holen, dann würde ich Das hört sich schon ein bisschen bambusig an. Mhm. Also ein bisschen den Oberton konnte ich rauskitzeln, ja, also quasi so ein Flageolett. Hast du das gehört? Da hast du noch du dazu gepfiffen. Nö, jetzt nö, nicht. Nö, das war die Flöte. Ah. Nö, also ich mach das. Alles klar. Ich mach das. Also unhörbar. Ah ja. Nee, ich pfeife nicht. Also ich mache nicht. Dieser ganz hohe Ton. Ja, dieser. Genau, nee, das mache ich nicht. Aha. Weil das will ich pfeifen. Okay. Nee, das ist sozusagen durch Ansatz, Winkel, sodass ich wieder eine Luftschwingung, eine stehende Luftsäule erzeugen kann. Das mache ich dann nur rein mit Lippenansatz und mit Luftkontrolle. Genau. Und jetzt habe ich den Block in diesem Kopf sozusagen, der dieses hohle Rohr da oben am Kopfende fast verschließt und nur noch so einen Schlitz übrig lässt sozusagen. Und das ist dann der Windkanal. Ja. Und der ist ganz wichtig im Blockflötenbau. Ah, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, weil das ist sozusagen dieses das ist der Hightech-Bereich der Blockflöte unter anderem. Also es gibt bei Schulflöten zum Beispiel einen Windkanal, der ist einfach nur viereckig, also einfach nur ein eckig. Da gibt es dann weniger Bündelungen als und Fokussierung auch des Klangs und auch weniger Variantenreichtum, als wenn der Windkanal gebogen ist. Dadurch entsteht auch eine andere Luftführung, eine andere Wirbel-Obertonspektrum. Ja, und so haben sich die Blockflötenbauer in den letzten Jahrhunderten schon in ihren Epochen spezialisiert auf das jeweilige Ideal an Klangvorstellung auch und auch an die Praktikabilität des Instrumentes zu der jeweiligen Zeit, auch wo es eingesetzt werden sollen, hätte, möchten. Und da komme ich jetzt auf den Blockflötenbauer, auf den Herausgeber auch und Musikwissenschaftler Nick Tarasow, den ich in Stuttgart getroffen habe, und anlässlich eines Symposiums, eines Blockflöten-Symposiums, dann auch die Gelegenheit hatte, ein bisschen mit ihm zu sprechen, ihn zu interviewen zu dem Thema Blockflöten. Wir hören uns das jetzt gleich an. Ich habe noch eine Frage noch. Wo halte ich mein Ohr eigentlich hin, wenn ich den Ton hören möchte bei der Blockflöte? Oben oder unten? Oder also, ja. Oder einfach davor wahrscheinlich. Davor ist die Mischung am besten. Aber wo kommt der Ton raus? Oder ist dieses Konzept des Rauskommens gar nicht da? Doch, also oben am Labium, dort, wo quasi die Kernspalte den Ton spaltet, dort ist das Hauptzentrum des Tons. Und wenn wer mikrofoniert? Tiefe Töne sind dann auch weiter unten. Oder wie? Genau, also die frequenzativen Töne, wenn ich jetzt abnehmen möchte mit dem Mikrofon und ich möchte mehr die Bässe, die tiefen Frequenzen rausholen, dann setze ich das Mikrofon eher unten an, am Fußstück, am Fußende. Jetzt bei so einer Altblockflöte, die eigentlich sich ja in mittleren bis hohen Frequenzbereichen bewegt, positioniere ich das Mikrofon eher oben am Labium, aber jetzt auch nicht direkt davor, sonst hätte ich ganz viele Windgeräusche schon, sondern so etwas schräg von oben, weil sich ja der Luftwirbel nach unten ausbreitet. Ne? Und wenn ich aber ganz dezidiert eben diese Luftgeräusche und Windgeräusche als ästhetisches Ausdrucksmittel verwenden möchte, dann positioniere ich das Mikrofon eben genau da, wo am meisten Luftwirbel entstehen, also eher an der Unterkante des Labiums. Und so kann ich schon auch durch die Tonabnahme die verschiedenen Klang- und Geräuschpegel des Instrumentes verstärkt hervorholen. Ja. All clear. All clear. Du hast Nick getroffen in Stuttgart und hast ein Mikrofon dabei gehabt und mit ihm ein Gespräch gemacht, ein Interview, das dauert ungefähr 20 Minuten. Ja. Und er ist Blockflötenbauer, sagst du, und Musiker auch. Unter anderem auch, ja. Er stellt sich am Anfang selbst Forscher. Vor. Genau, er stellt sich am Anfang vor. Also in der Szene der Blockflötisten schon ein bekannter Mensch und auch eben Musiker. Hat ganz viel schon auch beigetragen zur Weiterentwicklung des Instrumentariums, aber forscht eben auch in den verschiedensten Museen und interessiert sich vor allem auch für die historische Blockflöte, also für die, er restauriert auch Instrumente und ist da sehr breit aufgestellt. Er, das wollte ich jetzt eigentlich durch das Skript ein bisschen auch noch vorausschicken. Er ist schon an eine Blockflötenmanufaktur angebunden, so auch ein bisschen, also an die Blockflötenmanufaktur Mollenhauer, eine der großen deutschen Blockflötenherstellerfirmen. Und stellt da im Interview jetzt natürlich auch so ein bisschen diese, das Instrumentarium in den Vordergrund, das er eben dort auch mitentwickelt hat. Ich wollte da auch noch darauf hinweisen, dass es auch bei Küng, das ist eine Schweizer Blockflötenmanufaktur, auch sehr innovative Instrumente gibt, die in Zusammenarbeit auch mit Blockflötenbauern, also mit Handwerkern, Handarbeitern entwickelt wurden und dann eben so in der Manufaktur eben auch zu einer größeren Serie kommen und auch ja, im Preis-Leistungs-Verhältnis sich dann auch ein bisschen an die Konsumenten anpassen können. Und Möck ist auch eine große deutsche Blockflötenmanufaktur, die auch Instrumente anbieten, die aus einer Weiterentwicklung der historischen Kopien zu sehen sind. Und darum geht es auch in dem Interview. Mhm. Und also, kann man da reich werden oder nagen die da alle am Hungertuch? Nein, eigentlich sind die soweit alle ganz gut aufgestellt. Also die produzieren, ich habe jetzt da keine Betriebszahlen da, aber sind innovativ, produzieren schon auch in der Masse, natürlich auch teilweise vollautomatisiert, aber schon mit dem Anspruch, dass auch Schulanfängerinstrumente einfach funktionieren und eine rudimentäre klangliche Schulung auch anbieten. Ja, also sind keine Instrumente, die man über den Spielwarenhandel kaufen kann oder kaufen würde. Es wird schon online natürlich auch alles Mögliche angeboten. Und dann, was da alles an Meisterwerk, Handwerk einen verkauft werden möchte, das ist schon auch unglaublich, was es da so gibt. Aber es sind dort alles auch hochqualifizierte und spezialisierte Fachkräfte am Werk, zusätzlich zu den Präzisionsmaschinen natürlich. Und die Entwicklung und die Weiterentwicklung im Blockflötenbausektor ist nach wie vor nicht abgeschlossen und wie bei allen anderen Instrumenten auch. Immer auch so die Frage, was fordert der Markt aktuell, was fordert das Publikum, also die Spieler oder gibt es an Musikströmungen, die man mit neueren Instrumentenentwicklungen unterstützen sollte und schon auch eine Form von Musik marktwirtschaftlich orientierter Herangehensweise zum Teil. Mhm. Ja. Nur dann? Dann hören wir. Ja, also, hören wir mal. Ich würde vielleicht auch dich bitten, wenn du was nicht verstehst, einfach auch einzuwerfen und dass wir da auch unterbrechen können, oder? Genau. Also wir hören das Interview jetzt und wir hören einander. Also wenn du sagst Stopp, dann kann ich stoppen und sonst kann ich auch stoppen. Ja, gerne. Ja, Moment. Dann geht's los. Und go. Thank you. Instrument, solange Rock, Rock und auf der Rasse aufpassen und dann steht eben die Emotionen, die eben stehen, dass es da gab und man wusste in den 200 Jahren alte Instrumente nachzubauen und heute noch einen Einsatz auf den modernen Krieg, aber es ist ein anderer Ansatz, das ist dann nicht besonders von der Verwendung. Deswegen kommt es noch zwischen der eigene Akkord und mein persönlicher Ansatz lautet Sprachen, dass die Da würde ich ganz gerne einwerfen. Ja. Nick Tarasow hat ja jetzt auch schon ganz speziell auf Instrumentenbau spezifische Termini hingewiesen, die vielleicht der eine oder andere Zuhörer jetzt nicht so präsent hat. Er hat unter anderem davon gesprochen, dass er Klappen an Blockflöten nicht sonderlich neu findet, ja, weil es die eben auch im 19. Jahrhundert gab, also bis zu 12, und hat auf die Böhm-Mechanik hingewiesen. Das war eine Neuerung der Querflötenentwicklung, dass ein Klappenfuß, ja, ein Klappenfuß das Instrument in seiner Grundtönigkeit verändert bzw. verstärkt hat. Also wenn an der am Fuß eine Klappe ist, ja, dann kann ich diese Klappe ja auch verwenden, einerseits um den Grundton tiefer zu machen nochmal, also quasi eine C- oder eine E-Klappe würde dann nochmal ein Ton tiefer machen, das Instrument. Ja. Also und die Obertöne, je nachdem, ob ich diese Klappe dann nochmal zumache oder nicht, eben auch anders steuerbar werden. Aber was ist da der Sinn der Klappe? Also ich meine, das kann ich ja theoretisch mit dem Finger auch machen. Ja, aber die Klappe ist in Verlängerung eines Fingers eben auch, mit der Klappe ist es auch möglich, das letzte Loch sozusagen noch weiter unten ansetzen zu können, also das Rohr eigentlich auch zu verlängern. Alles klar, das heißt die Klappen machen mir die Finger lang. Unter anderem. Und was ist das andere? Ja. Das andere, wie meinst du das? Also wenn du sagst, weil das wäre für mich das einzig erkennbare Merkmal einer Klappe, dass ich länger weiter unten was zuhalten kann, was meine Finger nicht mehr längenmäßig hergeben würden. Aber dadurch entsteht sie, dadurch verändert sich das Obertonspektrum, die Obertonstruktur, ja, klar, durch diese längere Mensur. Ja, ist klar, das ist dann die Folge daraus. Aber ich möchte die Klappe haben, damit ich weiter nach unten greifen kann. Unter anderem, und, genau. Genau, und ich frage jetzt wieder an dieser Stelle, was ist das andere? dass ich eine Klappe, wie soll ich sagen, nein, eigentlich gibt es kein unter anderem. Also ich könnte natürlich, wenn ich so einen irren langen siebten Finger habe, kleinen Finger, könnte ich natürlich auch den Finger da als Klappe nutzen, aber das ist anatomisch eben nicht möglich. Aber ist vielleicht unter anderem auch möglich, jetzt springe ich da ein bisschen ein mit meinen Gedanken, gerne, dass man vielleicht mit einer Klappe gleich zwei Löcher gleichzeitig zuhalten kann. Das heißt, ich kann meine Finger auch noch verdoppeln? Ja, das ist sicher auch ein Grund. Weil sonst also hast du immer nur 4 plus 4, 8 Finger für Löcher übrig und wenn du der Klappe irgendwie geschickt baust, hältst du je nach Klappenart vielleicht 2 oder 3 Löcher gleichzeitig genau, und du hast dann einfach 11 Finger. Ja, das stimmt, ja, sehr gut. Freut mich, dass ich da was an beitragen so, darf. An sowas habe ich jetzt also auf die Stelle gar nicht gedacht. Also die Klappe zum Beispiel ist dreigeteilt, das stimmt, ja. Also ich habe sozusagen 3 Löcher, die ich entweder mit einem Klappenelement schließen kann oder ich kann nur 2 schließen oder nur die unterste und die oberen 2 sind offen. Also ich habe, wie viele Möglichkeiten habe ich dann da? Da musst du einen Mathematiker fragen. Ja, eben, das bist du ja auch. Ach, ja. Unter anderem. Aber wahrscheinlich 3 mal 2 mal 1, 6. 3, 4, naja. Oder 3 hoch 2 gibt es auch, 9. Ja, wobei diese eine Klappe, ich habe da ein Instrument vor mir, dann 2 bedient gleichzeitig, 2 Löcher. Genau, aber ich meine, was noch mir einfällt, ist, dass mit der Klappe dann aber eins nicht mehr möglich wird, dass man den Finger oder das Loch ein bisschen schief verschließt. Ja, man kann schon die Klappe etwas sozusagen durch, also entweder ich mache einfach wirklich, ich drücke nur runter, zack, zu. Ich kann sie aber schon auch sanft ansteuern und dann leicht öffnen oder nicht. Also nicht nur 0 und 1? Nein. Also man kann das schon auch halb, aber es ist ein bisschen schwieriger, als wenn ich nur den Finger verwenden würde. Deswegen ist auch für Querflötisten zum Beispiel ein Glissando, also dieses nahtlose Übergehen von einem Ton in den anderen, ohne hörbaren Tonabschnitt sozusagen, ohne Tonhöhenstufe, ja, sondern schwieriger als für einen Blockflötisten, der sozusagen dann die Finger von den Löchern eben auch organischer weg oder wegziehen oder zuschieben kann. Und handelt man sich mit Klappen eine gewisse Latenz ein, dass das ein bisschen dauert, bis das greift? Also die modernen und vor allem auch die Klappenmechaniken, die heutzutage verwendet werden, würde ich jetzt mal sagen, das ist vernachlässigbar. Das ist ja auch die Herausforderung der Instrumentenbauer, auch bei Oboen oder Fagottinstrumenten, die ja eine irre Klappenmechanik verwenden. In der Zeit des Hochbarocks und auch des Frühbarocks und auch in der Renaissancezeit gab es schon auch Klappen für die ganz großen Instrumente eben, um die Spielbarkeit zu gewährleisten. Und das waren dann sehr rudimentäre so Metallteile, die schon wahrscheinlich irgendwie schneller mal gescheppert haben oder nicht mehr ganz so schön geschlossen haben. Also man braucht dann ja an der Klappe ja auch ein entsprechendes Material, Kork oder Lederpolster, dass das dann auch das Loch richtig gut schließt. Also je mehr Technik, desto anfälliger ist natürlich auch die Technik wiederum. Ja, aber das wäre jetzt bei den Instrumententypen, die dann Nick Tarasow auch weiter beschreibt, würde ich vernachlässigen. Ich meine, man muss Klappen ölen, man muss sie auch warten. Es gibt da Wartungsaufwand, aber der ist jetzt nicht so übergroß. Ich denke mir, dass jetzt auch jetzt nach innen, also in den Fingern noch, die Gelenke müssen ja auch funktionieren eigentlich, dass man spielen kann. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass eine künstliche Intelligenz, die man anlernt, die hört zu und würde möglicherweise eine beginnende Arthritis oder so schon feststellen können. ob man das jetzt wahrscheinlich ein geschultes Gehör schneller schafft oder so, ja, das ist dahingestellt. Das, aber, ja. Das ist eher das Spüren des Spielers. Ne? Irgendwie, wenn eine Klappe nicht mehr sozusagen so gut führbar ist, ja, also wenn die Kraftübertragung oder irgendwie auch die Feinübertragung nicht mehr so eins zu eins funktioniert, dann würde man sagen, muss ich irgendwie nacharbeiten lassen oder ölen oder was auch immer. Da kann man vielleicht den Stickel noch kompensieren durch die Spieltechnik, aber dann ist irgendwann mal Schluss. Irgendwann ist Schluss, genau. Was ich aber jetzt eigentlich noch kurz demonstrieren möchte, die Klappen Erneuerung sozusagen, diese zusätzliche Klappe, wie du richtig gemeint hast, dass man ja dann noch einen zusätzlichen Finger bekommt, um noch ein weiteres Loch schließen zu können. Das wäre jetzt zum Beispiel bei einer Altblockflöte eine E-Klappe. Also ich habe auf der herkömmlichen Altblockflöte als tiefsten Ton, das ist jetzt ein historischer Nachbau einer barocken Flöte, das F1. Ja, jetzt habe ich ein Instrument, das Nick Tarasow unter anderem eben auch mitentwickelt hat. Das hat jetzt eine dreifache Klappenmechanik, die ich alle mit dem kleinen Finger der rechten Hand bediene. Jetzt drücke ich mal zwei Klappen. Und wenn ich jetzt die dritte Klappe noch mitbediene, dann habe ich noch ein E, also den Halbton nach unten, noch einen Leitton. Und ich habe das Ganze eigentlich in einer relativ gleichbleibenden Tonqualität. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein schönes E. Genau, wenn ich das Ganze jetzt auf der Altblockflöte, auf dem historischen Nachbau, dann müsste ich jetzt das Schallloch, das achte Loch sozusagen, das unten, noch mit dem Bein ein bisschen abdecken, dann kriege ich auch noch ein E hin. Ja, das schlappt ein bisschen ab gegen das erste E. Und es ist auch von der Praktikabilität, ich sage jetzt mal in Tonverläufen, ne, schon schwieriger da in der Schnelle. Ja, verstehe. Ja, wenn ich da jetzt aber diese Klappe habe, dann kann ich wirklich ganz bequem nur mit dem Finger rein und raus rollen über diesen Klappenrollmechanismus ein tiefes E spielen. Aber ich meine, ist die Frage der Zugänglichkeit, wenn ich sonst kein E habe, nehme ich jedes. Also. Genau, wobei jetzt, wenn ich jetzt, also in dem Fall jetzt mit diesem Instrument wurde das deswegen auch noch als E mitentwickelt, weil das so auch als Bandinstrument gedacht war oder wird, so dass man das auch über Verstärkung spielen kann und die Instrumente, also ein E-Bass zum Beispiel, auch als tiefsten Ton ein E hat und dann hat man den gleichen Grundton. Ich finde es ganz interessant, dass eben das Konzept Klappe als erstes kommt, wenn du Nick Tarasow fragst, was denn so Unterschiede sind von historischen Elementen, Flöten zu modernen. Und Klappe ist das Erste, was er dazu sagt. Ja, weil natürlich, also die Tonerzeugung ist immer die gleiche geblieben. Mhm. Ja, also grundsätzlich gibt es immer eine Kernspalte und grundsätzlich gibt es immer einen Windkanal. Sonst würden wir ja keine Blockflöte mehr vor uns haben. Und deswegen ist das jetzt vielleicht anfänglich noch nicht so das Thema. Es kommt nämlich jetzt dann sozusagen auch der Hinweis auf diese Unterschiede zur harmonischen neuen Blockflöte und dann müsste man sozusagen als Gegenspieler ja annehmen, es gibt die unharmonische historische Blockflöte, ja. Mhm. Und was jetzt diese Bezeichnung harmonisch bedeutet, das habe ich ihn auch gefragt. Ich wollte es jetzt nur noch ganz kurz einmal aufspalten. Die Obertonreihe eines Instrumentes und auch irgendwie der Blockflöte ist im historischen Kontext auf historischen Instrumenten, auf dieser Altblockflöte aus dem Hochbarock, ist die Obertonreihe nicht sauber. Mhm. Ja? Also das habe ich jetzt vorhin auch mal angespielt. Also wenn ich jetzt mal den Grundton F spiele, wäre der zweite Oberton eigentlich eine Oktave. Ich mache das jetzt mit Überblasen. Ja, dann wäre der dritte Oberton die Quinte, das C, das mache ich jetzt auch mit Überblasen, ich versuche es. jetzt habe ich ein bisschen ein zweites Loch aufgemacht, so ganz leicht halbiert, dass ich den leichter rausbringe. Also wenn ich jetzt den vierten Oberton, den dritten, dann hätte ich wieder die Oktave, die zweite Oktave. Ist nicht mehr sauber, ne? Ja. Und wenn ich dann nochmal einen Oberton, dann muss ich wieder das Schallloch benutzen. Dann wäre ich jetzt sozusagen im vierten Oberton. Ja. Ja? Mit der Klappe, also mit diesem Hilfsorgan sozusagen, kann ich jetzt Moment. Die Obertöne auch sauberer spielen, ja, harmonischer, einen F-Dur-3-Klang. Ich habe das jetzt nicht so gut im Griff, das Instrument, also ich muss schon auch mit Halblöcherdecken arbeiten, aber ich habe grundsätzlich die Möglichkeit, ein sauberen Obertonspektrum rauszuholen aus den Flöten, was ich bei einer Altblockflöte als historischen Nachbau so nicht kann. Und das schränkt natürlich auch ein. Das heißt, die Klappe als Erweiterung. Die Klappe als Erweiterung und natürlich auch die Mensur, das heißt die Verlängerung des Rohres an sich. Ja, ja, okay, alles klar. Und ist schon jemand auf die Idee gekommen, dass man das Ganze computersteuert, so wie diese Klaviere, die da automatisch spielen mit 10-facher Geschwindigkeit? Könnte man da etwas Interessantes gewinnen? Es gibt schon auch Instrumente, die dann sozusagen, das sind dann keine Blasinstrumente mehr, sondern Windgeräusch, also Windregler sozusagen, wo durch das Luft, nur durch die Luftanblasdruck eben ein Sensor gesteuert wird, der dann einen Ton produziert, ja, also einen digitalen Sound. Aber ich denke mir, dass dieses Flötenspielen ist ja, wahrscheinlich Blockflötenspiel, aber Flötenspielen ist ja so zweigeteilt. Einerseits der Mund und die Luft, das Blasen und das zweite ist die Tonhöhen gestalten. Und wenn ich das zweite an einen Computer auslagere, dann könnte ich mich vielleicht auf meine Expertise als Luftlieferantin oder Lieferant konzentrieren und das Ding macht mir den Ritt durch die Welt der Töne und ich blase dazu und liefere praktisch die akustischen Voraussetzungen. Das würde mich schon interessieren, ob da was, weil ich sage, vielleicht möchte ich damit Dinge spielen, die meine Finger nicht hinkriegen, weil da gibt es Nervenleitungen zu den Fingern, die sind vielleicht nicht schnell genug. Wenn es der Computer machen würde, wäre es superer, aber blasen kann ich ganz toll. Also ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich meine, da gibt es unterschiedliche vielleicht auch Bedürftigkeiten eines ausübenden Musikers oder auch eines Musik, also eines willigen Menschen, der irgendwie Musik oder Töne gestalten möchte. Oder unwilligen Menschen. Ich meine, warum soll ich Generalist sein? Also ich beschränke mich aufs Blasen und nicht aufs Greifen. Und nichts aufs Greifen. Ja, wobei manchmal, wie soll man sagen, dieses direkte Eingreifen können, ja, mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, also nämlich mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Also auch mit dem Sensorischen umgehen zu können. Das bereichert ja auch die Ausdrucksmöglichkeiten. Gut, und ja, das ist klar. Wenn man sich bewusst beschränkt und bewusst andere Hilfsmittel hinzuzieht oder Verantwortung auch abgibt, dann hat man auch irgendwo auch wieder einen Verlust sich eingehandelt. Also, naja, der Anästhesist zum Beispiel ist ja nicht ohne Grund getrennt vom Körper, der operiert. Der kann sich dann auf die Leber konzentrieren und der Anästhesist sorgt sich für das Überleben. Also das ist schon auch gut, dass entkoppelt ist. Aber sie müssen doch miteinander in Verbindung sein. Also die müssen auch miteinander reden. Das haben sie sich dann eingehandelt auch. Und es muss sozusagen schon so rudimentär der eine vom Geschäft des anderen ein bisschen was verstehen. Also so völlig ohne sozusagen Randwissen des anderen Faches. Mhm. Funktioniert es da auch nicht. Ja, ja, ja. Und das Dritte, was mir noch einfällt, wäre dann der Raum, der dazukommt, den du auch natürlich, also du, Elisabeth, natürlich nie aufgeben würdest. Also du kannst dir dann also nicht nur die Luft liefern, als auch die Tonhöhen gestalten, sondern auch du kannst ja den Raum mit einbauen, wie das Ganze dann in der Umgebung wirkt. Genau. Und das sind schon viele kreative Ansätze, die ich lustvoll bedienen kann. Ja. Ja? Mhm. Also es gibt, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, es gibt zum Beispiel Blaswandler, die heißen dann Wind Controller. Ja. Ja? Und das könnte man sich vielleicht so vorstellen, wie du gemeint hast. Also man steuert einfach nur unter Anführungszeichen durch die Blasintensitäten verschiedene Sounds an. Das ist dann wie ein kleiner Synthesizer auf luftbasierter Sensorik. Ja. Sowas gibt es ja schon. Auch interessant. Ja. Oder auch umgekehrt, dass ich durch das Löcher zu halten eigentlich dann was aktiviere. Das wäre auch noch interessant. Also ja, also da gibt es schon Ansätze, aber es hat sich jetzt, und das muss man auch ehrlicherweise zugunsten irgendwie der Blockflöte und ihrer Technik auch sagen, es hat sich dann nichts wirklich groß durchgesetzt auch. Ja. Und das hat dann auch einen Grund. Genau, das spricht dann auch irgendwie dafür, dass es vielleicht als Experiment und auch mal als Ausflug ganz, ganz tauglich ist, aber so jetzt für die durchgängige Musikpraxis nicht so der Bringer. So wie beim Fahrrad. Also es gibt immer wieder Leute, die sagen, dass das Liegerad ist so super. Naja, wenn es so super wäre, würden alle Leute mit Liegerädern fahren. Aber was sieht man für ein Fahrrad? Den Doppeldreiecksrahmen. Also ein Dreieck, ein zweites Dreieck dazu. Und das ist der evolutionär herausgebildete ideale Rahmen für diese ganzen Fahrradtätigkeiten. Genau. Also ich würde sagen, ja, dann hören wir vielleicht weiter. Haben wir ein bisschen wieder nochmal ein bisschen detaillierter uns da eingeschwungen und können Nick wieder zuhören. Alles klar. vielfältiger und eben universeller einsetzbar. Deswegen eben diese Wortkombination moderne harmonische Blockflöte. Da würde ich auch nochmal gern einwerfen. Mhm. Und zwar diese musikalischen Defizite, die Nick Tarasow da jetzt auch nochmal erklärt hat, die historisch nachgebauten Instrumente haben, eben diese unsauberen Obertonintervalle, dass man die aber unter anderem auch vor allem in den 60er Jahren beginnend dann auch als Ausdrucksmittel und auch als neue Musiktechniken sozusagen kultiviert und verwendet hat, auch um das Ausdrucksspektrum des Instrumentes zu erweitern. Und dafür haben sich auch die Komponisten interessiert. Mhm. Ja? Also eigentlich für das, was diesen historischen Nachbau auch störanfällig macht oder dort, wo seine Problemzonen sind, die eben gerade in den Fokus zu rücken, und dadurch sind schon auch extrem viele und auch reizvolle Stücke entstanden, die eben genau mit diesen Problemzonen arbeiten und die zum ästhetischen Ausdrucksmittel gekürt haben, kann man so sagen. Das klingt ja schon fast politisch eigentlich. Ja, ich meine, es ist schon... es gibt ja immer zwei Seiten, ja. Also eine Neuentwicklung, auch die technischen Neuentwicklungen, auch in der Kommunikationstechnik zum Beispiel oder auch in der, im Fortschreiten künstlichen Intelligenz, die Steuerungsprinzipien auch für Alltagsgegenstände und so weiter. Also, es ist ja vieles, was an Hilfe angeboten wird durch technische Neuerungen oder Fortschritte, haben ja auf der anderen Seite ja auch wieder irgendwo ein Defizit. Ja? Also weniger menschliche Kontakte, weniger echte Stimmen, die man hört. Ne? Viel Hass, der sich aufschaukelt. Ja, genau. Weniger Diskussionsmöglichkeiten, weniger direktes Aneinanderreiben. Genau. weniger Körperkontakt einfach auch. Mhm. Und das ist auch weniger Wärme, kann man vielleicht auch sagen, ja, und weniger differenzierter Kommunikation oder andere Art von Kommunikation, weniger Mensch einfach, ja, und das ist bei den modernen harmonischen Blockflöten vielleicht auch so, wenn Nick Tarasow auf die Universalität als Modernität hinweist. Kann man natürlich das auch kritisch betrachten und sagen, ja, wieso muss denn die Musik aus dem 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert genauso klingen wie Musik, die sich an Folk- oder Popmusik orientiert. Ja? Also wieso muss die gleichen Klangspektrum haben? Das ist ja aus einer ganz anderen Zeit. Mhm. Ja? Und da kommt natürlich dann schon wieder ins Spiel, das glaube ich hat er jetzt weniger noch hervorgehoben, dass auch diese neuen Instrumententypen eine Könnerschaft und eine Meisterschaft verlangen, wenn man das eben auch wieder differenziert einsetzen möchte. Und auch als Blockflötist ist die Beschäftigung mit diesem Instrumentarium genauso ein zeitaufwendiges und auch ein suchendes Prinzip, wie wenn ich eine neue Blockflöte versuche in den Griff zu kriegen, die ein historischer Nachbau ist oder vielleicht überhaupt ein Instrument aus einer Flötensammlung, die aus der damaligen Zeit stammt. Ja. Naja, wenn ich mit einem Auto mit Automatikgetriebe und Google CarPlay durch Kanada fahre, ist es sicher anders, als wenn ich einen Oldtimer schön bediene mit einem Standardgetriebe, und das Fahrkönnen muss da sicher abgestimmt sein. Genau. Und aber auch das Fahrerlebnis wird dann anders genau, sein. Genau, genau. Und auch wo, also sozusagen die Auswahl der Fahrt. Ja, und was passiert, wenn ich auf einen Elch treffe, letztlich? Und was mir noch einfällt, ich meine, was mir ein bisschen abgeht noch, ist, es wird gesprochen, das Internet der Dinge, die Gegenstände, die vernetzt sind. Also die Flöten sind ja noch so richtig gar nicht vernetzt. Also ich weiß jetzt nicht, wie es deiner Flöte geht. Also einer deiner Flöten geht. Ja. Meine weiß das nicht. Ja, das ist so ein bisschen vielleicht auch das Mysterium, das man sich gerne behält. Dass sie alleine bleibt? Nein, aber das ist eine Intimität bewahrt für sich und den Spieler. Also es macht auch keinen Sinn, finde ich, ja, wenn man zu viel preisgibt von einem Instrument, weil man dadurch ja auch ein bisschen dieses Mysterium auch verliert oder diese, das Beeindrucken entsteht ja auch durch, manchmal auch durch Nichtwissen, ja. Und manchmal bin ich mehr beeindruckt, wenn ich von etwas die Hintergründe nicht vorher schon recherchiert habe. Geht aber auch umgekehrt. Manchmal bin ich mehr beeindruckt, wenn ich die Hintergründe recherchiert habe. Aber ich meine, das sind ja auch Laufzeitprobleme, die Vernetzung. Wir haben es ja mal versucht, gemeinsam zu spielen und die Latenz von, keine Ahnung, Millisekunden reicht aus, dass man es eigentlich nicht kann. Ja, das bewahrt also die Intimität und damit sind wir bei der Relativitätstheorie, wo es auch um diese Gleichzeitigkeit geht. Wann ist etwas gleichzeitig, wenn ich es sehe und das Licht ist schon 4 Milliarden Jahre unterwegs, oder wann ist jetzt was passiert eigentlich? Ja, es ist eine spannende Ansicht. Ich meine, es ist die Vernetzung, also wenn du irgendwie zum Beispiel Online-Unterricht anbieten möchtest oder über Skype oder YouTube-Videos, direkt mit jemandem spielen möchtest, dann fehlt schon einfach diese Parameter, die eine persönliche Begegnung ausmachen, eben auch noch eine Rolle. Also die Körperspannung und Haltung, das Spüren das Spüren vom Körper, ja. Ich kann schon durch Stimulationen und Kopfhörer und so weiter und durch tolle Mikrofonierung vieles sehr nahe an den anderen herantragen. Ja, ja. Und ich weiß auch noch von meinem Flötenunterricht, wie es dort gerochen hat. Ja, genau. Und wäre das völlig unbedeutend, würde ich es nicht mehr wissen. Ja, das kann auch Erinnerung nicht negativ sein. Aber es gestaltet sozusagen noch etwas mit, was digital nicht möglich ist. Ja. Und das ist oft nicht unerheblich. Hören wir weiter. Eben, ich würde gerne weiterhören. Genau. Ja, alles klar. Ja. Da würde ich auch ganz kurz, ich habe jetzt kurz die Seite aufgemacht zu der Website von dem Instrument. Ich habe es auch gerade gesucht. Wie buchstabierst du das? Elodie mit E-L-O-D-Y. Hab da jetzt ein Soundbeispiel, das hört man. Ja. Ich höre das jetzt bei dir. Oh. Welcome to the fabulous world of Elodie. An instrument like the recorder isn't particularly well known for its expressivity of sounds. But Elodie has that something. It has a very cool design, can be played up to a range of 3 octaves and has a powerful tone. But that's not all. There's also a built-in pickup. Connected to an amplifier or any common effects unit, Elodie offers a completely new world of sounds. So let me introduce you to some of them. Na ja, das hat schon das Zeug für die Bühne. Okay. Das kommen so ist verschiedene Effekte dazu, ja? Lead sound hard rock with phaser delay. Aha, versteh schon, das geht dann. Das sind jetzt alles verschiedene Effekte, genau, ja. Ich hatte da gestern und das ist leider eben so ein bisschen. Und das wird dann richtig geblasen. Ich meine, da bist du ja nur rein. Ja, genau. Aber das ist sozusagen ja eigentlich nur unter Anführungszeichen das Mikrofon. Ne? Der Tonabnehmer nimmt das akustische Signal ab. Und das digitale oder auch das analoge Effektgerät verändert das dann, das akustische Signal. Und die Tonhöhen durch die Fingerstellungen und so weiter wird dann auch abgenommen. Die bleiben gleich, genau, ja. Aber das wird abgenommen. Das heißt, das wird abgenommen, genau, ja, alles genau. Klar. Aber ein Harmonizer, das ist ja auch ein Effekt, ne, der dann aus einem Ton sozusagen verschiedene aufspannt, genau, oder irgendwie ein Octaver, der dann aus 2 oder 3 Oktaven tiefer das Instrument dann klingen lässt. Und ich wollte gestern versuchen, das hier zu installieren, aber dazu hat mir die Zeit nicht gereicht. Also es gibt da auch natürlich, sage ich jetzt mal, externe Programme wie eben das Ableton Live, das auch viele elektronische Soundkünstler verwenden. Ja. Oder mit dem Duo Rekordronik oder ich selber habe ja auch schon viel Musik gemacht mit eben auch live-elektronischer veränderter Blockflötenklänge. Der Unterschied ist vielleicht zur Elodie jetzt der, dass das sehr praktikabel als Kompaktpaket auch konstruiert und angeboten wird. Und ich kann mir ja vorstellen, dass man dann auf Knopfdruck auch die Noten ausgeben kann von dem, was man gerade gespielt hat. Ja, das sollte es irgendwie auch geben. Das hat mich heute oder gestern sogar der Phineas, mein Sohn, gemeint, Mama, es gibt es doch schon, dass man irgendwie einen Ton spielt und dann druckt mir das Programm das automatisch aus. Aber ich weiß jetzt nicht, woher das hat. Ah, und das habe ich ja mal mir organisiert. Das kann man auch mit MP3-Tönen machen, die man reinschickt. Ja. Und ich habe das einmal ausprobiert. Hat, glaube ich, sogar funktioniert. Halbwegs. Aber darum geht es eigentlich darum geht's bei dieser jetzt nicht, elektrifizierten Blockflöte nicht. Es geht eigentlich um dieses Prinzip, dass ich durch einen Tonabnehmer die Störfaktoren, die ich habe, wie Feedback, auch wie diese diesen Geräuschanteil des Tons, der Tonerzeugung, dass ich den damit sozusagen minimiere bzw. negiere. Wir werden es verlinken. Ist eine interessante Website, wenn man sich da anschauen kann. Genau. Also wie gesagt, die Links werden alle nachgereicht, aber in dem Sinne würde ich da jetzt vielleicht wieder nochmal auf das Interview zurückleiten. Ja, ja, und diese Airbrush-Flöten sind schon sehr schick. Ja. Also schwarz und mit Planeten bemalt. Also das ist schon eine neue Dimension, die da aufgeht. Für wahrscheinlich eine ganz andere Gruppe. Genau. Eben, die bisher nicht dieses Gerät erreicht werden konnten. Okay, dann hören wir weiter. Ich finde es ja großartig, Elisabeth, dass du dich mit dem Nick Terrassow auf eine Verkehrsinsel gesetzt hast. Wirklich. Ich finde diesen Abgang, also dieses Ausschwingen dieses Interviews schon brachial. Aber ich finde es auch total sympathisch und auch einen schönen Abschluss. Ich möchte auch gar nicht so wahnsinnig viel hinzufügen. Ja. Also ein Blockflötenkonzert von Beethoven, das wäre was, ja. Das hat fast ein bisschen traurig geklungen, finde ich. Ja, es ist ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Sehnsucht nach etwas. Ja, genau, aber das ist vielleicht auch gut, wenn man noch, wenn man Sehnsüchte hat und nicht das Gefühl hat, so und jetzt habe ich alles erreicht und alles geschafft und ich bin satt und zufrieden und kann mich zur Ruhe begeben und die Blockflöte sein lassen. Beethoven hat er gesagt, Beethoven. Beethoven, ja. Na genau. Schon, weil nämlich also dieses weil ich wieder das Klavier, die Klaviersonate, der Sturm, Tempest, höre vor meinem geistigen Ohr. Ja. Und also wenn er das einmal mit Flöte gemacht hätte, sowas, das wäre schon interessant gewesen. Also da bin ich ganz bei ihm. Ja, und ich meine, Nick Terrassow hat sich ja auch viel mit der Musik und auch dem Instrumentarium, das in Österreich auch entwickelt wurde, dem Chackern, beschäftigt. Also ein Blockflötentyp, der eben auch mit vielen Klappen arbeitet und in der Zeit auch sehr populär war und nach wie vor ein populäres Instrument ist. Und vielleicht kommt da auch so eine Affinität und auch eine Herzensangelegenheit hinzu. Für mich war noch spannend zu hören, nachdem du dann mir oder uns den Link zur Elodie-Seite geschickt hast und wir gehört haben, wie dieses Instrument dann klingt, hat das, was er dann nachher gesagt hat, also jetzt im letzten Teil des Interviews, eine ganz andere Farbe gehabt, weil vorher hatte ich eben diese historischen Blockflöten als Hintergrund vor dem, wie ich höre, was er sagt, und das hat sich schlagartig gewandelt, und das finde ich ganz verblüffend, dass die Vorstellung, wie etwas klingt, so viel mit dem Inhalt zu tun hat, was er sagt und wie das bei mir ankommt. Ja, freut mich. Das war gut. Ja, ich meine, ich hätte das, wie gesagt, lieber auch persönlich präsentiert hier, also selbst gespielt, live. Ich habe, das muss ich auch ein bisschen entschuldigenderweise für mich jetzt auch sagen, ich habe vor ein paar Wochen, Anfang September, ein Konzert gehabt, beziehungsweise einen Auftritt auch mit Uraufführungen und neuen Kompositionen mit eben Recorder and Recorder, also Blockflöte und Aufnahmegerät oder beziehungsweise Aufnahmen und verstärkter Instrumentalklänge meiner Flöten, und habe mein ganzes Equipment, also meine Verstärkeranlage, alle Kabel, alle das ist das ganze Equipment, also die ganze PA, in einer leerstehenden Wohnung meines Partners stationiert, weil wir da geprobt haben, und habe das bis dato nicht wieder hierher gebracht, also da, wo ich jetzt sitze, in meinem Home-Studio, und hätte da aber auch eben ein Effektgerät, ein Mischpult mit Effekten gehabt, und ich habe das zeitlich nicht mehr geschafft. Das ist ein gutes Zeichen, Elisabeth. Weil da war was los. Ja, da war was los. Und auch natürlich immer so ein bisschen diese Fülle an Möglichkeiten, wie wir unsere Episoden gestalten können, dass ich dann irgendwann mal entscheide, okay, wir machen das so mit dem, was wir jetzt hier haben, und es wird sicher auch interessant und gut, mit Abstrichen natürlich. Und das geht immer. Es reflektiert auch immer das, was unser Leben sonst so bietet. Genau, und dann sind wir da wieder irgendwie bei eine Abstriche dort und Zugaben da und dann entsteht das, was eben entsteht. Das ist großartig, ich habe meinen Schreibtisch nicht verlassen. Ich habe mit dir einen Einblick bekommen in die neue Welt der Blockflöten. Ja, unter anderem, es gibt ja auch noch viele andere Instrumente, die wir jetzt hier nicht besprochen haben. Also vor allem muss man schon auch sagen, diese Firma Mollenhauer ist schon sehr innovativ. Es gibt da auch noch einen Tenor oder überhaupt ein Spektrum an Helder-Blockflöten. Das sind Instrumente, die auch mit einem variablen Block arbeiten, wo man dann den Windkanal enger oder weiter machen kann durch Kiefer- und Zungendruck, ja, mit Pianoklappen, ähnlich wie bei den Querflöten gibt es das, glaube ich, auch. Also auch nochmal so eine Artifizierung der vor allem auch dynamischen Möglichkeiten. Ich hätte noch einen Vorschlag, wenn man Helium einatmet aus diesen Luftballons, ja, dann klingt die Stimme ganz anders. Das könnte man auch noch einströmen lassen in die Blockflöte. Ja, wäre auch mal interessant. So Zirkularatmung irgendwie durch Helium angereicherten Hubsauer. Da müsste sich schon was ändern. Atemluft. Ja, genau. Und es gibt auch ein Gas, das eben schwerer ist als Luft. Da wird dann die Stimme tiefer, so viel ich weiß. Und da tut sich. Also da ist noch Luft nach oben. Luft nach oben und nach unten. Da werden wir dann aus dem digitalen Kontext uns wieder entfernen und wieder ganz körperlich. Mhm. Das finde ich auch schön. Es gibt natürlich dann die viereckigen Petzold-Blockflöten, die auch immer wieder schon vorgekommen sind in unseren Episoden, vor allem in der neuen Musik eben. Denen würde ich ja auch einmal gerne eine eigene Episodensendung widmen wollen. Noch kann man die Blockflöte unter Wasser blasen, das interessiert mich gerade heftig. Genau, also dann am besten doch mit einem Kunststoffinstrument. Stimmt, ja. Diese irischen Metallblockflöten sind ja auch dasselbe Prinzip, oder? Genau, wobei die Whistles dann aus Metall sind und meistens Plastiko. Sehr klein. Mhm. Genau, also gut für die Badewanne. Für den Hundeabrichteplatz vielleicht auch. Sehr hoch teilweise auch, aber auch für außen gut geeignet, also Outdoor-Instrument, genau. Georg Nussbaumer, wenn du sagst, Unterwasser Blockflöten, hatte mal eine Performance und ein Musikstück, ich glaube im Parkbad in Linz, wo unter anderem eben auch Instrumentalisten dann im Wasser gespielt haben, also Ober- und Unterwasser. Mhm. Ob er jetzt Blockflöten verwendet hat, weiß ich nicht, aber das gab es sicher auch schon, müsste man recherchieren. Und zum Interviewort in Stuttgart wollte ich noch kurz sagen, die Verkehrsinsel Stuttgart und die Musikschule hat ihren Zentralsitz in der Stadtmitte, in einem großen modernen Gebäude und da gibt es eine Mensa oder ein Bistro mit einem kleinen Gastgarten und der grenzt wirklich also direkt an diese Stadtautobahn. Und das ist Krieg. Also das ist sehr, sehr lauschig. Ja, Wahnsinn. Ja. Na, was man wirklich sich zumutet, also was man, oder andersherum, was man dem Verkehr erlaubt, ist unfassbar. Aber ja, ich finde es großartig, dass du den einbaust und nicht jetzt als wirklich als zu vermeiden, das Ding, weil von meiner Radioseite her, das Erste, was man machen würde, ist nur weg davon. Aber du sagst, Geräusche gehören zum Leben, besonders auch diese, ein fulminantes Ende mit dem, was das Leben dort prall bietet. Isolieren ist keine Kunst. Und es war eben auch die einzige Möglichkeit, einen Ort zu finden, der uns auch eine Form von Gesprächsintimität schafft. Ja? Intimität, und, das also erscheint jetzt ein wenig. Aber dieser Umgebungslärm hat uns sozusagen dann auch ein bisschen geschützt vor den Mensa-Besuchern, die alle da zum Mittagessen hingehen. Ja? Nick Terrasse war mal kurz irritiert wegen der Akustik. Also das weil da hat uns dann jemand gefragt, irgendwie, ob er sich zu uns dazusetzen darf und ich habe dann versucht, mit Gestik irgendwie zu signalisieren, dass wir hier arbeiten. Und er die Klappe halten soll. So in die Richtung, genau. Und dann ging das ja auch wieder ganz wunderbar. Spannend, was man da alles am Rande dann mitkriegt, wie die Dinge so entstehen. Ja, und wie gesagt, also ich fand es auch wirklich, wirklich schön, weil es ein viel reisender und ein sehr beschäftigter Mensch. Mhm. Und hat aber immer noch ein Sendungsbewusstsein und auch bedient, glaube ich, wirklich gerne einfach auch Fragen und erklärt sich gerne. Und es war ein sehr sympathisches Gesprächsumfeld, genau. Und stellt sich dem Leben. Also den Menschen und eben auch und guckt in verschiedene Richtungen, also nach vorne und nach hinten und bezieht seine Erkenntnisse immer auch aus der Historie und aus der Geschichte heraus und das finde ich sehr sympathisch. Und das Ganze in der Gegenwart nämlich. Genau, ja. Und dass man einfach auch, und das ist zwar nicht unbedingt so mein Ansatz, aber dass man einfach auch mal wirklich auf einer großen Bühne stehen möchte und ich sage jetzt mal so plakativ die Sau rauslassen als Spieler, das kann sicher extrem befreiend sein, wenn man das so möchte. Und da freue ich mich auch dann über das wachsende Publikum auch, das sich dann auch Konzerte anhört, in denen dann die Blockflöte oder das Blockflöteninstrumentarium in einem völlig anderen Kontext zu hören ist, eben nicht nur in der neuen Musik Avantgarde, sondern eben auch in diesem großen Bereich der neuen Popularmusik oder auch der ein bisschen Crossover der großen Bühnen, genau. Und da durchaus eben die Horizonte erweitert und das Hören, das lustvolle Hören auch forciert, das ist immer gut. Brennende Flöten zersägt. Ja. Na gut. Wie geht's weiter? Also 019 hätte ich jetzt als Mikrotonalität von kleinen Bausteinen, die Großes bewirken. Also die Minimal Music jetzt als nächste Folge dann? Als nächste Folge konzipiert. Genau. Alles klar. Na wunderbar. Und dann geht es weiter mit elektroakustischen Klängen und so weiter. Also, und dann sind wir wieder auf der Liste. Dann wären wir wieder auf Spur. Mhm. Und hast eine Aufgabe für mich, weil die Minimal Music, die ist ja Newman, glaube ich, gell? Irgendwann geht mir die auf den Geist. Also alles, was ich da bisher irgendwann einmal, denke ich mir, Noch einmal und noch einmal. Noch einmal derselbe Ton. Aber ich meine, es ist schon bezaubernd, was das in mir bewirken kann. Also sie lässt mich dann nicht ruhig sitzen, also weitermachen wie bisher. Ich muss zumindest aufstehen und sie abdrehen. Ja, ich hab da ein paar Kleinigkeiten gefunden bis jetzt schon. Soll ich mal ein bisschen Newman hören? Ich habe auch Philip Glass im Angebot, ich habe auch Terry Riley im Angebot, ich habe Steve Reich im Angebot. Ja, genau, das sind Namen, die man kennt. Durchaus mal reinhören? Einfach mal reinhören, genau, und vielleicht, das fände ich ganz interessant, wenn du ein Stück Wut, findest. Die Wut spüren. Das dich richtig nervt. Also, also so ein. Ja. Ja. Dann, am Anfang nie, aber irgendwann immer. Das fände ich dann schön, als Diskussionsansatz. Okay. Weil die das Facettenreichtum dieses Musikgenres, das würde ich dann mit dir erleben wollen, wenn es soweit ist. Spannend. Gut, dann schließ mal den Deckel zu. Gerne. Ich danke dir wieder einmal sehr herzlich für deine Mitarbeit, Lothar, und für deine Neugierde und deine positiven Hörbereitschaften und Erlebnisbereitschaften. Und wenn wir so ein bisschen regelmäßig wieder uns treffen, um über neue Musik in ihren großen, breiten Facetten zu sprechen und mit Hörbeispielen zu bereichern und ich mich ab und zu auch mit meiner Blockflöte oder meinen Blockflöten hier auch konkret musikalisch ein bisschen einbringen kann, dann freue ich mich auf ein wachsendes Publikum und auf viele neue Zuhörerinnen. Und Aspekte. Und ich bedanke mich für deine Musik, weil die ja natürlich die Hauptgeschichte bilden über das, wovon wir reden. Was brauche ich, um diese Musik gerne zu haben und gerne im Sinne von sich damit zu beschäftigen? Ja, ich glaube schon auch Freude haben dran. Ja, macht Spaß zu hören. Doch. Ja. Gut, Arrivi! Auf Wiederhören.